Antarktika. Jetzt erkenne ich sie auch. Seien Sie willkommen. Ich habe vor einem Weilchen mit Ihrer Frau gesprochen. Sie ist nicht mehr mir. Der Student hat sich zum Professor unterrichtet raus. Sehen Sie, immer trägt man sie mir weg. Wäre ich nicht so abhängig, ich hätte den Studenten schon längst hier an der Wand zerdrückt. Hier, neben den Anschlagzettel, davon träume ich immer. Hier, ein wenig über den Fußboden, ist er festgedrückt, die Arme gestreckt, die Finger gespreizt, nur mit Beinen gedreht und Ritzen und Spitzen. Bisher war es nur ein Traum. Man rebelliert eben immer. Jetzt muss ich mich in der Kanzlei melden. Wollen Sie mitkommen? Ich habe dort nichts zu tun. Nun, ich dachte, es würde Sie interessieren. Aufmerksam machen, dass sie heute es wird immer zu mir offen.